Lies jetzt die Aufgabe 15. Aufgabe 15. Guten Morgen, Frau Müller. Guten Morgen, Hans. Möchtest du außer Brot noch etwas? Ich nehme heute kein Brot. Ich hätte gern 5 Brötchen und für Dienstag möchte ich einen Apfelkuchen bestellen. Geht das? Das ist kein Problem, Hans. Bitte schön. Macht 50 Cent. Hier, bitte. Danke und auf Wiedersehen. Ende von Teil 3.